Zuerst glaubte die brasilianische Luftwaffe, sie hätte Trümmerteile des verunglückten Flugzeugs geborgen. Dann stellte sich allerdings heraus, es waren Paletten, die so nie an Bord des Flugzeugs sich befunden hatten. Es treibt haufenweise Müll in unseren Weltmeeren herum. Mit dieser Tatsache setzt sich der Meeresbiologe Lars Gutow vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven schon lange auseinander. Herr Gutow, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Frau Heise. Was treibt denn da so alles an Müll auf den Meeren herum? Da treibt eine ganze Menge rum. Man mag gar nicht glauben, was dort alles herumtreibt. In den meisten Fällen sind es Verpackungsmaterialien, Verpackungsfolien, Plan, aber auch viele Getränkeverpackungen, Kartons und Flaschen. Aber das geht auch wirklich hin bis zu großen Gegenständen. Also wir haben selber im Meer schon ganze Kühlschränke und Sofagarnituren gefunden. Das hört sich ja fast an, als ob jemand da so quasi sein Haus oder ein Schiff vielleicht irgendwelche Müllcontainer da entladen hat. Das ist sicherlich richtig. Also das wird sehr bedenkenlos gemacht. Die Haupteintragsquellen für Müll im Meer sind einmal die Berufsschifffahrt, aber auch in Gegenden, wo große Städte, große Hafenstädte sind, also wo man große Menschenansammlungen in Küstennähe hat, dort findet man sehr viel Müll. Und das ist eben Zivilisationsmüll und der wird eben vom Land oder vom Schiff aus direkt ins Meer geworfen. Das heißt, wir sprechen jetzt nicht von dem, was auf dem Meer rumtreibt nach Schiffskatastrophen, sondern von dem ganz alltäglich immer wieder reinkommenden. Ganz genau. Mhm. Das ist natürlich schwer zu trennen voneinander, weil die Sachen, die nach Schiffskatastrophen dort draußen herumtreiben, reihen sich natürlich in die Gesamtmenge des Mülls ein. Und da die Anzahl der Schiffskatastrophen ja doch relativ gering ist, sollte das, was bei diesen Schiffskatastrophen ins Meer gelangt, doch einen relativ kleinen Anteil ausmachen. Nichtsdestoweniger ist es natürlich alles durchaus gefährlich. Dazu kommen wir noch. Können Sie uns mal eine Vorstellung von der Menge geben? Ja, da schwanken die Zahlen beachtlich, je nach Region auch. Also man kann prinzipiell sagen, entlang der Hauptschifffahrtsrouten und eben dort, wie schon erwähnt, dort, wo große Menschenansammlungen sind, dort sind die Mengen besonders groß. Im Mittelmeer zum Beispiel, das ist ein Schwerpunktgebiet, sind zum Teil bis zu über 2000 Objekte pro Quadratkilometer gezählt worden. Geht man weg von den menschlichen Ansammlungen hoch, zum Beispiel in die hoch oder runter in die polaren Gebiete, dort sind die Anzahlen deutlich geringer, liegen zum Teil unter einem Objekt pro Quadratkilometer. Was geschieht eigentlich mit diesem Müll? Sinkt er zum Meeresboden? Früher oder später ist davon auszugehen. Ja. Je nach Schwimmfähigkeit der Objekte ist ihre Verweildauer an der Meeresoberfläche unterschiedlich. Plastik ist natürlich sehr beständig an der Oberfläche und hat natürlich auch ein sehr geringes spezifisches Gewicht, also eine sehr geringe Dichte und treibt deswegen sehr lange und kann eben auch über sehr weite Distanzen dann verdriftet werden. Diese Objekte werden dann zum Teil bewachsen von Meeresorganismen, die ihr Gewicht erhöhen, also das Gewicht der Gegenstände erhöhen, sodass sie dann häufig absinken auf den Meeresboden. Viele Objekte werden an der Meeresoberfläche durch Wellenschlag zerstört oder durch UV-Licht brüchig gemacht und zerfallen dann und sinken dann auch auf den Meeresboden hinab. Viele andere Objekte werden, wenn sie in Küstennähe kommen, dort in küstennahen Strömungssystemen gefangen und werden dann früher oder später an den Strand gespült oder an die Küste gespült. Sie haben eben gerade gesagt, werden in diesen Strömungen gefangen. Gibt es also bestimmte Stellen in Weltmeeren, wo sich der Müll besonders ballt? Ja, ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel die zentralozeanischen Wirbel. Ganz bekanntes Beispiel ist ja der zentralpazifische Wirbel, wo große Mengen sehr kleiner Müllstücke sich ansammeln. Das sind wirklich sehr kleine Müll- oder Plastikteile, die zum Teil im Submillimeterbereich liegen. Aber die Menge der Müllpartikel dort in diesen Bereichen liegt zum Teil dreimal so hoch wie die Menge des natürlich dort vorkommenden Planktons. Vermüllte Weltmeere. Aufklärung gibt der Meeresbiologe Lars Gutow vom Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven. Herr Gutow, die Ozeane sind ja nun riesig. Jetzt haben Sie zwar gesagt, es gibt bestimmte Gebiete, wo es sich ballt, aber richtet dieser Müll denn Schaden an? Ich meine, Sie haben davon gesprochen, mancher Müll wird bewachsen von Plankton. Dann ist er vielleicht gar nicht mehr so als Müll kenntlich. Was für einen Schaden richtet er an? Müll kann verschiedenen Schaden anrichten. Zunächst ist einmal für uns, was natürlich offensichtlich ist, ist der ästhetische Schaden, der angerichtet wird, wenn sich dieser Müll an unseren Stränden anhäuft. Niemand liegt gerne an einem Strand, an dem sich der Müll türmt. Aber für die organismische Meeresumwelt ist er durchaus gefährlich. Viele Tiere verwechseln treibenden Müll mit Nahrungspartikeln, fressen diese und können sie nicht verdauen oder ersticken daran oder können eben keine zusätzliche Nahrung aufnehmen und verhungern dann. Andere Tiere, wie zum Beispiel Seevögel oder aber auch Meeressäuger, verfangen sich in treibendem Müll. Hier sind besonders gefährlich zum Beispiel treibende Netze, die sich aus der Fischereiindustrie, die in der Fischereiindustrie irgendwie über Bord gegangen sind oder verloren gegangen sind. Diese Tiere ersticken dann qualvoll in diesem Müll Und ein weiterer Aspekt ist, dass viele Meeresorganismen, die normalerweise nicht über effiziente Verbreitungsmechanismen verfügen, mit treibenden Objekten verbreitet werden können, mit den Oberflächenströmungen, wenn sie auf diesen siedeln. Das heißt, die kommen wo ganz anders an, als sie eigentlich hingehören und bringen da was aus dem Gleichgewicht. Im Extremfall ist es so, ja. Sie haben davon gesprochen, dass der Müll in mikroskopisch kleine Teile dann irgendwann ja doch zerfällt, selbst Plastik. Das dauert zwar lange, aber irgendwann verrottet auch das. Ist es dann denn noch gefährlich? Auch diese Partikel werden aufgenommen von den Tieren und lagern sich dann in den Verdauungsorganen an. Das heißt, so könnte es eigentlich auch wieder zum Menschen gelangen? Genau, über die Nahrungskette kann es dann letztlich auch wieder zum Menschen gelangen, über Nahrungsfische zum Beispiel. Ja. Sie haben auch erwähnt, manche Dinge sinken auf den Boden. Da könnte man dann ja davon ausgehen, es ist aus dem Augen, aus dem Sinn. Heißt das aber, dass vielleicht am Boden dann erst recht ein Problem auf uns wartet? Das kann durchaus sein. Also ein großer Anteil unserer Fischerei ist ja Grundschleppnetzfischerei. Das heißt also, wir holen Fische vom Meeresboden hoch. Und wenn dort eben durch den abgelagerten Müll die Meeresumwelt dort unten verändert oder gestört wird, dann betrifft das mit Sicherheit auch wichtige, für uns wichtige Nahrungsfische. Sie in Ihrer Forschungsrichtung, haben Sie vermehrt mit den Problemen zu kämpfen, die jetzt durch Vermüllung der Weltmeere auftreten? Der Schwerpunkt meiner Forschung, also weshalb ich zu diesem Thema gekommen bin, ist eben die Verbreitung von Organismen mit treibenden Objekten. Das ist primär natürlich erstmal ein natürlicher Prozess. Treibende Objekte gab es schon immer im Meer. Pflanzen, Bäume, Holz und Meeresalgen auch. Aber es ist natürlich so, je mehr Objekte dort sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tiere verdriftet werden, also invasive Arten irgendwo eingetragen werden. Und je beständiger diese Objekte sind, desto größer sind natürlich die Distanzen. Und die Tiere können dann natürliche Verbreitungsbarrieren besser überwinden. Und das bedeutet? Invasive Arten können durchaus große Schäden hervorrufen in dem Zielgebiet. Dann sind neue Elemente des Nahrungsnetzes, des Artengefüges dort. Sie können das gesamte ökologische Gleichgewicht durcheinander bringen, Nahrungsnetze stören und somit dann eben auch Auswirkungen auf die Fischerei dort haben, also durchaus auch wirtschaftliche Folgen haben. Was für Konsequenzen werden denn aus solchen Ergebnissen gezogen? Ja, es ist schwierig, denke ich mal, den Eintrag von Müll vor allen Dingen draußen auf dem Meer zu sanktionieren. Es sieht halt kein Mensch dort draußen. Ich glaube, was möglicherweise was helfen könnte, ist, wenn man die Entsorgungsmöglichkeiten in den Häfen attraktiver machen würde für die Schifffahrt, möglicherweise auch billiger, sodass die nicht dazu verführt werden, ihren Müll draußen auf dem Meer zu entsorgen. Viel Müll wird ja auch an den Stränden zum Beispiel eingetragen von Leuten, die an den Stränden liegen, Urlauber, die einfach ihren Müll dort vergessen, der dann ins Meer geweht wird. Ich denke, dass dort eine große Aufklärung erforderlich ist. Man muss den Menschen aufzeigen, was das für Konsequenzen haben kann für die Meeresumwelt. Haben Sie das Gefühl, dass man inzwischen hellhöriger wird? Man wird hellhöriger. Man braucht nur einfach mal im Internet nach Müll im Meer zu suchen. Man findet viele Einträge und man hat den Eindruck, es beschäftigen sich auch viele Leute damit. Aber wie gesagt, gerade in den letzten Jahrzehnten, allein auf der Basis unserer Daten, scheint es bisher nicht zu fruchten. Vielen Dank, Lars Guto, Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven zur Vermüllung unserer Weltmeere. Herr Guto, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Gern geschehen, ich danke Ihnen.